Let's turn to Matthew chapter 7. Schlagen wir Matthäus Kapitel 7 auf. And we will continue. Und damit werden wir weitermachen. In the Sermon on the Mount. Mit der Bergpredigt. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. We can study your word. Dass wir dein Wort studieren können. Thank you for giving us Bibles. Danke, dass du uns die Bibel gegeben hast. Thank you for the men and women who died. Danke für die Männer und Frauen, die gestorben sind. To give us these Bibles. Damit wir die Bibel haben können. And we ask you to bless it to our lives tonight. Und bitte mach das zum Segen in unserem Leben. Lord, open our eyes to how special it is to have a Bible. Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen, wie besonders es ist, dass wir eine Bibel haben dürfen. We ask in Jesus' name. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, verse 7. Vers 7. It says, ask and it will be given to you. Da steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Seek and you will find. Sucht und ihr werdet finden. Knock and the door will be opened to you. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. For everyone who asks receives. Denn jeder Bittende empfängt. He who seeks finds. Und der Suchende findet. And to him who knocks the door will be opened. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Which of you, if his son asks for bread? Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, will give him a stone? Ihm einen Stein geben Or wird. If he asks for a fish, we'll give him a snake. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Okay, we'll just stop there. Und damit. Let's go back from the beginning. Gehen wir zurück zum Anfang. Ask and it will be given to you. Bittet und euch wird euch gegeben werden. This is a command for something to start in the future and to continue. Das ist ein Gebot, ein Befehl, dass etwas in der Zukunft beginnen soll und weiter andauern soll. Start asking and don't stop. Beginnt zu bitten und hört nicht auf damit. Start asking and don't stop and it will be given to you. Beginnt zu bitten und hört nicht auf damit und ihr werdet es empfangen. Start seeking and don't stop and you will find. Beginnt zu suchen und hört nicht auf und ihr werdet finden. Start knocking and the door will be opened. Start knocking and don't stop and the door will be opened to you. Beginnt anzuklopfen und hört nicht auf damit und die Tür wird euch aufgemacht werden. For everyone who continually asks receives. Denn jeder, der fortwährend bittend empfängt. He who continually seeks finds. Und der fortwährend sucht, findet. He who continually knocks, the door will be opened. Und der fortwährend anklopft, dem wird geöffnet werden. This is how the Greek grammar reads. Das sagt eigentlich die griechische Grammatik aus. Which of you, if his son simply asks? Oder welcher ist unter euch, der, wenn sein Sohn einfach nur bittet? This is just a one-time thing. Das ist nur eine einmalige This Bitte. This is not even continual action. Das ist keine wiederholte Handlung hier. Which of you, if his son simply asks for bread, will give him a stone? Welcher von euch, den sein Sohn einfach nur um ein Brot bittet, wird ihm eine Schlange geben? Or if he simply asks for a fish? Oder wenn er einfach nur um einen Fisch bittet? Will you give him a snake? Werdet ihr ihm eine Schlange geben? If you then, though you are evil, wenn nun ihr, obwohl ihr böse seid, and this is the word poneros. Und das ist das Wort poneros. It's not the word kakos. Nicht das Wort kakos. Kakos means that you're evil in character. Kakos bedeutet, du bist in deinem Charakter böse. But poneros means you're evil in your behavior. Aber poneros bedeutet, dass dein Verhalten böse ist. So it might mean something like this. Und das kann vielleicht Folgendes bedeuten. You who would probably give a neighbor a snake if he asked for an egg. Ihr, die ihr vielleicht oder wahrscheinlich einem Nachbarn eine Schlange geben würdet, and, wenn er euch um ein Ei bittet. And you who might give a stone to someone who asks for bread. Und ihr, die eventuell einen Stein jemandem geben würdet, der um ein Brot bittet. Someone you don't particularly like. Jemanden, den ihr nicht so sehr mögt. oh look, he's actually asking me for an egg. In Wirklichkeit bittet mich um ein Ei. This is just wonderful. Das ist einfach Let wunderbar. Me find an egg. Jetzt suche ich ein Ei. Oh, baby, oh yes, here is an egg. Ah, da ist ein Ei. You want an egg? Willst du ein Ei haben? Here's an egg. Da hast du das Ei. Now that, you know, that could happen. Das könnte passieren. But you would never do that to your child. Aber mit deinem Kind würdest du das nie machen. Even the most horrific dictator would never do that to his own children. Selbst der allerschrecklichste Diktator würde das seinen eigenen Kindern nicht antun. Even the most miserable, greedy person. Selbst der elendigste und gierigste Mensch in the world would not auf der ganzen do that to their own children. Würde das seinen eigenen Kindern nicht antun. And he's saying, if you, who all of us, humanity. Und er sagt, wenn ihr, und damit sind wir alle gemeint, die ganze who Menschheit, are bent, leaning toward ihr, die eher neigt, bad behavior, zum bösen Verhalten, naturally, von Natur aus, know how to give good gifts to your children, ihr wisst es, wie man euren Kindern gute Gaben gibt. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who continually ask him? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn fortwährend bitten? Ich habe über diese drei Wörter nachgedacht: bitten und suchen und anklopfen. And generally speaking, when we ask, und im Allgemeinen, wenn wir bitten, we're usually asking God for something, da bitten wir normalerweise Gott um etwas, that he can almost give it to us instantaneously. Etwas, das uns fast sofort geben könnte. And oftentimes what we ask for is coming from above. Und sehr oft bitten wir um etwas, was von oben kommt. In James chapter 3, it talks about the wisdom that comes from above. In Jakobus 3 ist die Rede von der Weisheit, die von oben kommt. In James chapter 1, it says that God generously gives wisdom to anyone who asks. Und in Jakobus 1, da steht, dass Gott großzügig jedem Weisheit schenkt, der bittet. I can ask God for wisdom. Ich kann Gott um Weisheit bitten. I can open up the scriptures. Ich kann die Bibel aufschlagen. And say Psalm 119:18. Und kann sagen, Psalm 119:18. Lord, open my eyes, that I might behold something wonderful in your word. Herr, öffne mir die Augen, damit ich etwas Wunderbares sehe in deinem Wort. And we ask and we receive. Und wir bitten und wir empfangen. God, give me wisdom in the situation. Gott, gib mir Weisheit in dieser Situation. Please, bitte. You said you'd give it generously. Du hast gesagt, dass du großzügig Weisheit in schenkst. 1. In Jakobus 1. Lord, I'm nervous about this particular thing. Herr, ich bin da nervös in Bezug auf diese Sache. But in Matthew 10:30, aber in Matthäus 10:30, it says that in that hour you will tell me what to say. Aber da steht, dass du in mir diese mir in dieser Stunde sagen wirst, was ich sagen soll. 10:30? Or is it 10:20? 10:20. In Matthäus 10:20. You will tell me what to say. Du wirst mir sagen, was ich sagen soll. There's the love in Ephesians 3:19 that passes knowledge. Das ist die Liebe in Epheser 3:19, die jeden Verstand übersteigt. There's the peace that God can give to us in Philippians 4:6-7. Der Friede, den uns Gott geben kann in Philipper 4:6-7. In a moment of time. In einem Augenblick. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. But in everything. Aber in allem. Through prayer and supplication. Durch Gebet und Flehen. With thanksgiving. Mit Danksagung. Make your requests known to God. Sagt eure Bitten dem Herrn. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der über jeden Verstand hinausgeht, will instantly guard my heart and my mind. Wird sofort mein Herz und meine Gedanken beschützen. Now I put that word instantly in there, but that's what it's saying. Ich habe dieses Wort sofort eingefügt, aber das steht so da. So we can ask God for things. Wir können Gott um Dinge bitten. We can ask God for patience. Wir können Gott um Geduld bitten. We can ask God for joy. Wir können Gott um Freude bitten. Peace. Um Frieden. Oh God, I just want to be meek. Gott, ich möchte so gern sanftmütig sein. I want to be gentle in the situation. Herr, ich möchte sanft sein in Situationen. Oh God, I'm struggling. Help me to suffer long. Herr, ich mühe mich das so ab damit. Hilf mir, dass ich langmütig bin. Solomon prayed for wisdom. Solomon hat um Weisheit gebeten. In 1 Kings chapter 3. Im 1. Könige Kapitel 3. When God asked him a question. Als Gott ihm eine Frage stellte. Solomon, I'll give you anything you want. Salomo, ich gebe dir alles, was du willst. What would you like? Was hättest du gerne? And he said, well, I am a child. Und er sagte, ich bin ein I'm Kind. Like a child. Ich bin wie ein Kind. And I don't know how to perform these duties. Und ich weiß nicht, wie ich diese Pflichten ausüben soll. Of being king. Die Königspflichten. So give me wisdom. Gib mir also Weisheit. And God said, because you asked for wisdom, I'll give you wisdom plus everything else. Und Gott hat gesagt, weil du um Weisheit gebeten hast, deswegen gebe ich dir die Weisheit und alles andere noch dazu. But seeking seems to be more of a process. Aber das Suchen scheint mehr ein Prozess zu sein. Now I can ask for a wife, ich kann um eine Frau bitten. Or I can seek a wife. Oder ich kann eine Frau mir suchen. That's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. When I was first became a Christian, I used to always ask God for a wife. Als ich ein junger Christ war, habe ich Gott immer um eine Frau gebeten. And then someone told me, you can't ask God for a wife, you got to seek a wife. Und dann hat jemand zu mir gesagt, du kannst nicht Gott einfach bitten um eine Frau, du musst dir eine suchen. What do you think? She's going to come to your door and say, hey, I'm the answer to your prayer. Glaubst du, die klopft bei dir an der Tür an und sagt, hallo, ich bin die Antwort auf dein Gebet. You got to ask and then you seek. Du musst bitten und dann musst du auch suchen. We ask things that come down from God. Wir bitten um Dinge, die von Gott herunterkommen. And we can also ask God other things, but generally speaking. Natürlich können wir Gott auch um andere Dinge bitten, aber im Allgemeinen. We are asking God for a spiritual understanding and experience. Wir bitten Gott um geistliche Erkenntnis und Erfahrung. Wisdom, joy. Weisheit, Freude. Now, I can ask God to fill my brain with Bible verses. Ich kann Gott bitten, mein Gehirn mit Bibelversen zu füllen. But his answer to the prayer will be seek. Aber seine Antwort auf mein Gebet wird sein Suchen. 2 Timothy 2:15 study. 2. Timotheus 2:15 studiere. Search the scripture. Erforsche die Schrift. Psalm 119:9 hide the word in your heart. Psalm 119:9 verbirg das Wort in deinem Herzen. I'm sorry, it's verse 11. Hide the word in your heart. Verbirg das Wort in deinem Herzen. So I begin to seek. Und ich beginne zu suchen. And it's a process. Und das ist ein Prozess. And it's what I did when I was 23 years old. Und das habe ich gemacht mit 23. I came to the place where I wanted to serve the Lord. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dem Herrn dienen wollte. But after 3 years of Bible college, it seemed like I didn't even know the Bible. Aber nach 3 Jahren Bibelschule hatte ich den Eindruck, dass ich die Bibel überhaupt nicht kenne. Seems like it just went in one ear and out the other somehow. Ich habe mir gedacht, das ist bei einem Ohr hinein und irgendwie beim anderen wieder nothing, raus. There was nothing. I couldn't counsel people because I forgot where things were. Ich konnte den Menschen nicht Seelsorge geben, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo etwas gestanden ist. Well, I think your situation is kind of like Mary and Martha. Ich glaube, deine Situation ist wie mit Maria und Martha. Well, oh, thank you. Where is that in the Bible, Rob? Wo steht denn das in der Bibel, Rob? Ah, it's in the Gospels. Im Evangelium. Which one? In welchem Evangelium? I'll have to get back to you on that. Okay. Ich schaue nach und dann sage ich es dir. And I systematically started to seek in the Bible everything I thought I needed to know. Und dann habe ich systematisch alles in der Bibel zu suchen begonnen, was ich gedacht habe, dass ich es wissen muss. I went through Matthew 1. Ich habe Matthäus 1 durchgemacht. Memorized something, some context from there. Und habe da etwas auswendig gelernt im Kontext. The birth of Christ. Die Geburt Christi. Went to Matthew 2. Dann Matthäus 2. The coming of the wise men. Die Ankunft der Heiligen drei Könige. Matthew 3. Und Matthäus 3. John the Baptist. Johannes der Matthew 4. Matthäus 4. You had the Lord in the wilderness. Der Herr in der Wüste. Matthew 5-7, the Sermon on the Mount. Matthäus 5-7, die Bergpredigt. And I just started going through Matthew, Mark, Luke, John. Und dann habe ich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes durchgemacht. And I found out that Mary and Martha was in Luke 10. Und ich habe herausgefunden, dass Maria und Martha in Lukas 10 stehen. And blind Bartimaeus was in der blinde Bartimaeus. Luke 19. Das war in Lukas 19. Or was that Zacharias? Oder war das der Zacharias? And on. Und so weiter. And then I would take one verse out of those particular things. Und dann habe ich mir jeweils einen Vers herausgenommen. Like Matthew 1:23, his name shall be called Emmanuel. Zum Beispiel Matthäus 1:23, sein Name wird Emmanuel heißen. And I went right through seeking things I wanted to know. Und dann bin ich so durchgegangen und habe Dinge gesucht, die ich wissen wollte. Then I went through the book of Acts. Dann habe ich die Apostelgeschichte durchgemacht. Then I went through the book of Revelations. Und dann das Buch der Offenbarung. I went through Genesis. Und dann den ersten Buch Moses, das erste one Buch verse Moses. Out of every Psalm. Dann habe ich einen Vers aus jedem Psalm herausgenommen. Then I took one verse out of every chapter of Proverbs. Dann einen Vers aus jedem Kapitel der Sprüche. Then I took a second verse out of every chapter of Proverbs. Und dann einen zweiten Vers aus jedem Kapitel der Sprüche. Then I started memorizing chapters. Und dann habe ich angefangen, Kapitel auswendig zu lernen. I was seeking what I wanted to know. Ich habe gesucht, was ich wissen wollte. And I was asking God to show me. Und ich habe Gott gebeten, dass er es mir zeigt. What should I memorize? Was soll ich auswendig lernen? So wie soll ich das auswendig lernen? Es gibt so viel, dass man wissen kann. The Lord gave me wisdom. Und der Herr gab mir Weisheit. And he said, memorize what you already know. Und er sagte, lerne das auswendig, was du schon weißt. You know so much, just put it in order. Du weißt schon so viel, aber bring das einfach in eine Ordnung. You don't have to learn more. Du musst nicht mehr lernen. Don't start memorizing from Genesis to Revelations. Fang nicht an, alles auswendig zu lernen vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Du hast so viel schon gehört. It's just somehow in there somewhere and it's not in order. Das ist schon irgendwo drinnen in deinem Kopf, aber es ist nicht in einer richtigen Reihenfolge. So I began to seek. Und ich begann zu suchen. I mean, you need to seek your spouse. Du musst deinen Ehepartner suchen. Not striving. Du brauchst dich nicht irgendwie sehr abmühen. Du willst ja, dass Gott es dir hinzufügt. Aber das ist etwas, wonach du suchen würdest. Not anxiously, but peacefully. Nicht mit Angst, aber im Frieden. Seek a job. Dass du dir eine Arbeit suchst. Seek a church. Oder eine Gemeinde suchst. Seek your purpose. Oder einen Sinn für dein Seek Leben. Your gift. Oder deine Gabe. And it's a process that we would pursue. Das ist ein Prozess, den du ausübst, den and du if nachfolgst. I continually seek in a process, und wenn ich fortwährend suche als Prozess, I'm going to find it. Dann werde ich es finden. Romans chapter 12. In Römer Kapitel 12. We prove what is God's good, acceptable and perfect will. Wir prüfen, was Gottes guter, annehmbarer und vollkommener Wille ist. We don't ask what it is. Wir fragen nicht oder wir bitten nicht, was es ist, sondern wir prüfen. So there's certain things we need to seek. Und es gibt bestimmte Dinge, die wir suchen müssen. And maybe we could put it like this. Und vielleicht könnten wir das so ausdrücken. We ask for many things from God's generosity. Wir bitten um viele Dinge aus der Großzügigkeit Gottes. And then we seek many things from the field of opportunity. Und wir suchen viele Dinge im Bereich, wo es Gelegenheiten gibt. I want to seek God's will for my life. Ich möchte Gottes Willen für mein Leben suchen. For years and years, I had no idea. Jahrelang hatte ich keine Ahnung. I would try this and try that. Ich habe das ausprobiert und jenes. Ich habe gesungen, aber niemand wollte mich noch einmal singen hören. Ich habe Klavier gespielt, aber ich bin da nicht sehr gut geworden. Ich habe alles ausprobiert und habe gesagt, Burschen, gibt es da irgendwas, was ich tue, was gut ist? And you keep seeking and seeking. Und du suchst und du suchst immer weiter. After a while you realize, gosh, you know, I tried a little bit of everything. Und nach einer Weile wird dir klar, du hast ein bisschen was von allem probiert. Maybe that's something. Vielleicht ist das schon was. The third thing, knocking. Und das dritte, das Anklopfen. And if the first one is asking God, the God of generosity. Und wenn das erste ist, dass du den großzügigen Gott bittest. And if the second one is seeking from a world or a field of opportunity. Und wenn der zweite Punkt ist, dass du suchst, wo es Gelegenheiten gibt. Then maybe the third one is knocking on the door of impossibility. Vielleicht das dritte ist, dass du an die Tür der Unmöglichkeit anklopfst. Revelation 3:8 talks about how God opens and closes doors. In Offenbarung 3:8 ist die Rede davon, wie Gott Türen öffnet und schließt. And in Acts chapter 14 verse 27. Und in Apostelgeschichte 14 Vers 27. The apostles were talking about how God opened a door to the Gentiles. Da haben die Apostel darüber gesprochen, wie Gott eine Tür geöffnet hat für die Nationen. When we came to Austria, we were praying that God would open a door that we could stay. Als wir nach Österreich kamen, haben wir gebetet, dass Gott eine Tür aufmacht, damit wir bleiben können. We had been asking God for wisdom. Wir haben Gott um Weisheit gebeten. We had been asking God for patience. Um Geduld. And for joy and for und everything um Freude that we needed. Und um alles, was wir gebraucht haben. We had been seeking His will. Wir hatten seinen Willen gesucht. We had taken a trip over to Europe. Wir haben eine Reise nach Europa gemacht. We had visited a number of countries. Und wir hatten mehrere Länder besucht. We were asking God to speak to us. Wir haben Gott gebeten, dass er zu uns spricht. As we were seeking possibly a mission field. Auf unserer Suche nach einem möglichen Missionsfeld. We came to Vienna. Kamen wir nach Wien. As we left and went back to America. Und als wir dann wieder wegfuhren nach Amerika zurück. I believe it was on the plane. I asked my wife. Ich glaube, wir waren gerade im Flugzeug, da habe ich meine Frau gefragt, wo hat dir Gott Frieden gegeben? Of all the countries that we visited. Von allen diesen Ländern, die wir besucht haben. And she said, I had peace in Vienna. Und sie sagte, ich hatte Frieden in Wien. And I said, so did I. Und ich habe gesagt, ich auch. But there was asking, aber wir haben gebeten. And there was seeking, und wir haben gesucht. And then there was knocking. Und wir haben angeklopft. A door of impossibility. Eine Tür der Unmöglichkeit. How do we get a visa to stay here? Wie bekommen wir ein Visum, dass wir da when bleiben there dürfen? Are people who are behind the scenes that are blocking American missionaries. Wo es hinter den Kulissen all diese Leute gibt, die verhindern möchten, dass amerikanische Missionare kommen. And I remember when we got the letter from the police. Und ich weiß noch, als wir den Brief bekommen haben von der says, Polizei. You have to leave the country. Die haben uns geschrieben, dass wir das Land verlassen müssen. And then I called a lawyer. Und ich habe einen Rechtsanwalt angerufen. I said, they're telling us we have to be out by Monday. Und habe ihm gesagt, in diesem Schreiben steht, dass wir am Montag das Land verlassen müssen. So I showed it to him. Und er wollte den Brief zeigen und ich habe ihn ihm gezeigt. And he said, well, actually it only says that you have to leave. Und er hat gesagt, es steht nur drinnen, dass sie ausreisen müssen, aber nicht ihre Frau. So I will ask them why. Und ich werde fragen, warum. And this will give you a couple more weeks. Und dann habt ihr noch ein paar Wochen Zeit. So in that little bit of time, this very, very small opportunity. Und in dieser kurzen Zeit ergab sich diese kleine, winzige Gelegenheit, Möglichkeit. You know the story from Hilke. Ihr kennt die Geschichte von Hilke. She knew someone from the Fremdenpolizei. Sie kennt jemanden in der Fremdenpolizei. And they found out that somebody was blocking my visa from behind the scenes. Und der hat herausgefunden, dass jemand gegen mein Visum von hinter den Kulissen gearbeitet hat. They just put my paper on the side. Die haben meinen Antrag einfach immer nur auf and die Seite gelegt. Within a very short time. Und innerhalb einer sehr kurzen Zeit we had a visa for life. Hatten wir ein unbefristetes Visum. And we can work here. Und wir können hier and arbeiten. We can retire here. Wir können sogar in Pension this gehen. Kind, this is a door of impossibility. Und das ist eine Tür der Unmöglichkeit. It's not something we ask. Nicht etwas, worum du bittest. Only. It's not something we seek only. Oder nicht nur darum, dass du darum bittest und nicht nur, dass du danach suchst, but it's something that we knock on. Sondern du musst auch anklopfen and dafür. I think these go in progression, und ich glaube, da ist eine Steigerung. Where I'm always asking, ich bitte immer, but in certain things I'm not asking and seeking. Aber es gibt gewisse Dinge, wo ich nicht bitte und suche. I'm not asking and then seeking wisdom. Ich bitte nicht und suche dann Weisheit, God just gives wisdom. Sondern Gott gibt mir einfach but die Weisheit. Certain things I ask and I must seek for. Aber es gibt andere Dinge, worum ich bitte und nach denen ich suche. If I'm looking for a church, wenn ich eine Gemeinde suche, And I say, oh God, I need a church. Und ich sage, Gott, ich brauche eine Gemeinde. Send the pastor to my door. Mach, dass der Pastor an meiner Tür läutet. I've been praying for 8 years now and no pastors come to my door. Und ich habe jetzt schon 8 Jahre lang gebetet, aber kein Pastor hat jemals angeklopft bei mir. You gotta ask and you gotta get a phone book and you gotta start to seek. Du musst bitten und du musst dir auch dein Telefonbuch hernehmen und du musst anschauen zu suchen, anfangen zu suchen. And you have to seek and visit. And go from one after another after another. Und du musst suchen und du musst eine nach der anderen Gemeinde besuchen. And pray for the peace of God to testify. Und du musst den Frieden Gottes bitten als Zeugnis für dich. But certain situations we've got to ask. In gewissen Situationen musst du bitten. We got to seek. Wir müssen suchen. And when we know that we've got to get through this door, but it won't open. Und wenn wir wissen, dass wir durch diese Türe durch müssen, aber die geht einfach nicht auf, wir sind überzeugt, that God has called us here. Dass Gott uns hierher gerufen hat. It's burning in our hearts. Es ist ein brennender But Wunsch there in unserem is Herzen. No way. Aber es gibt einfach keine Möglichkeit. Then we start to knock. Dann fangen knock. Wir an zu knocken. We knock zu on klopfen. The door of impossibility. Wir klopfen an die Tür der Unmöglichkeit. I remember we were at Kenyongasa and ich weiß noch, wir waren in der Kenyongasse. Sunday school teachers were quitting. Und die Sonntagsschullehrer haben das Handtuch geworfen. There was no room. Weil es einfach keinen Platz mehr gab. They had all the kids in one room. Alle Kinder waren in einem I remember Raum. One day one of them came out crying. Einmal ist einer weinend herausgekommen. And said, "This is impossible. We need more room." Hat gesagt, das ist einfach unmöglich. Wir brauchen mehr Platz. So we began to pray. Und wir haben dann begonnen zu beten. To ask. Zu bitten. And then we began to seek und wir haben begonnen zu suchen, a building. Ein Gebäude zu suchen. And then we found one. Und dann haben wir eins gefunden. Zwar dieses. But there were adversaries. Aber es gab Widersacher. So we began to knock. Und deswegen haben wir begonnen anzuklopfen. Und wir haben Gott gebeten, dass er diese Hindernisse aus dem Weg räumt. Dass er die Tür aufmacht. Dass er das Herz des Königs wendet. Proverbs 21:2. In Sprüche 21:2. We believe that you want us to go through this door, but there's just no way. Wir glauben, dass du willst, dass wir durch diese Tür gehen, aber irgendwie scheint es keine Möglichkeit zu geben. God, we are renting this building and throwing away money. Gott, wir mieten dieses Gebäude und wir werfen Geld zum Fenster raus. Isn't it possible to buy this? Geht das nicht, dass wir es vielleicht kaufen? And then I remember we said, why don't we just go down to the dance school and just ask them how much they want to move out? Und dann habe ich gesagt, warum gehen wir einfach nicht runter zur Musicalschule und fragen sie, wie viel sie verlangen, dass sie hier wegziehen? It would be worth paying them to leave. Es wäre es wert, dass wir sie bezahlen, dass sie ausziehen. So we went down. Wir gingen hinunter. And they weren't there anymore. Und die waren nicht mehr da. They had moved out a week before. Weil sie eine Woche vorher ausgezogen waren. It was just, you know, chocolate wrappers on the floor and, es waren nur Schokoladenpapiere. Just a bunch of junk. Auf dem Boden und Cola-Dosen und einfach nur Müll. But when we're sure, after we seek, aber wenn wir sicher sind, nachdem wir gesucht for example, haben, we may find the spouse that we are convinced this is the person. Vielleicht finden wir einen Ehepartner, von dem wir denken, das ist der Richtige. And they're convinced I'm the person. Und der denkt das auch von mir, dass ich But der Richtige obstacles. Bin für ihn. Aber es gibt Hindernisse. We had obstacles before we got married. Bei uns gab es auch Hindernisse, bevor wir heiraten. And you begin to knock. Und du beginnst anzuklopfen. God, please. Gott, bitte. We have asked. Wir haben gebeten. We have sought. Wir haben gesucht. We've come to this Red Sea. Wir sind zu diesem Roten Meer gekommen. What do we do now? Was sollen wir jetzt we were tun? Obedient. Wir waren gehorsam. We left Egypt. Wir haben Ägypten We've verlassen. Come to this Red Sea. Wir sind zu diesem Roten Meer gekommen. We have trusted you every step. Wir haben dir bei jedem Schritt vertraut. We didn't make a mistake. Wir haben keine Fehler gemacht. We came right to this Red Sea. Wir sind direkt zu diesem Roten Meer gekommen. A sea of impossibility. Dem Meer der Unmöglichkeit. So I'm not going to ask. Ich werde jetzt nicht bitten. I'm not gonna seek. Ich werde nicht suchen. Just gonna start to knock. Ich werde einfach anfangen zu Open klopfen. This door. Öffne diese Tür. Door. Öffne diese We've Tür. Got to go through this thing. Wir müssen da durchgehen. We've got to go right through this Red Sea. Wir müssen direkt durch dieses Rote Meer durchziehen. You can see how they intensify. Und ihr könnt sehen, wie das immer intensiver geworden ist. From asking things that are obvious, davon, dass man um Dinge bittet, die offensichtlich sind, oder die offensichtlich sein sollten, wenn man sein Wort studiert, to seeking the things that are not obvious, und dass man das sucht, was nicht offensichtlich ist, to going through the things that are impossible. Bis hin zu dem, dass man anklopft für das, was unmöglich ist. If we continue to ask, wenn wir weiterhin bitten werden, he will give us. Wird es uns geben. If we continue to seek, wenn wir fortwährend suchen, we will find. Werden wir finden. And if we continue to knock, und wenn wir fortwährend anklopfen, God will open the door. Dann wird Gott die Tür aufmachen. And I, oftentimes at night, und oft am Abend, I remember my wife was sick. Ich erinnere mich, meine Frau war krank. And I would just lay my hand on her every night. Und ich habe einfach jeden Abend meine Hand ihr and aufgelegt. Just every night I would say, by your stripes we are healed. Und jeden Abend habe ich gesagt, durch deine Striemen sind wir geheilt. Anything I ask in your name, you will do it. Alles, worum ich in deinem Namen bitte, das wirst du tun. I was reciting three scriptures. Ich habe drei Schriftstellen John 14, zitiert. 13. Johannes 14, 13, John 15, 7, Johannes 15, 7 and 1 Peter 2, 24. Und 1. Petrus 2, 24. Lord, if I abide in you, Herr, wenn ich in dir bleibe and you in me, I can ask anything I want. Und du in mir bleibst, dann kann ich um alles bitten, worum ich will. And anything I ask in your name, you will do. Und alles, worum ich in deinem Namen bitte, and das wirst du tun. By your stripes we are healed. Und durch deine Striemen sind wir geheilt. Und ich habe mir das immer wieder vorgesagt. Immer wieder und immer wieder, bis ich eingeschlafen bin. Und jeden Abend habe ich das immer wieder wiederholt. Und nach einer Weile wird dir dann klar, dass Gott dein Gebet erhört hat. Und so in all situations, I think, we follow this progression. Und ich glaube, dass wir in jeder Situation, in allen Situationen, diesen Stufen folgen. And it can all begin by asking God for wisdom. Und das kann alles damit beginnen, dass wir Gott um Weisheit bitten. God, give me the wisdom to know whether I should ask. Gott, gib mir die Weisheit, dass ich weiß, ob ich bitten sollte. Whether I should seek. Ob ich suchen sollte. Or whether I should knock. Oder ob ich anklopfen sollte. I'm not really sure if this door is the door. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Tür die richtige Tür ist. I don't want to be knocking on the wrong door. Ich möchte nicht an die falsche Tür anklopfen. Give me wisdom to know. Gib mir Weisheit, dass ich es weiß. Help me to seek. Hilf mir beim Suchen. Help me to prove what is your good and perfect and acceptable will. Hilf mir zu prüfen, was dein guter, angenehmer und vollkommener Wille ist. I think when we get to heaven, ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, we will be shocked at how we underestimated these three verbs. Werden wir schockiert sein, wie sehr wir diese drei Worte unterschätzt haben. Asking, bitten, seeking, suchen and knocking. Und anklopfen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, I just want to thank you. Ich möchte dir einfach danken. For purposing to make our life simple. Weil es deine Absicht war, dass unser Leben einfach ist. Lord, your word says that we have not because we ask not. Herr, dein Wort sagt, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. So many things um so viele lack, Dinge, die uns fehlen. Are so unnecessary. Das ist so unnötig. Lord, in other things we just don't take the initiative to seek them. Und bei manchen anderen Dingen ergreifen wir einfach nicht die Initiative, dass wir sie suchen. Lord, and how many times we turn back at the door of impossibility? Und Herr, wie oft kehren wir um bei der Tür der Unmöglichkeit? Instead of knocking and knocking and knocking. Anstatt dass wir anklopfen und immer wieder anklopfen. Until it opens. Bis die Tür aufgeht. Give us wisdom in these commandments here, Lord. Herr, gib uns Weisheit für diese Gebote. May they be a blessing to our lives. Mach, dass sie ein Segen sind in unserem Leben. We ask, Lord. Darum bitten wir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.